pass me delicately by. Trouble will indefinitely, definitely die. For now I see an ocean in your eye. Trouble in the ocean causes trouble in the sky. So I'll become a wanderer, sleep on iron floors, and I will be up standing at the door. And I will be endeavoring, and ever I will be, forever be up standing at the door. Eins Live 20. 20 Jahre Eins Live. Mit meinem Freund Bock schlich ich früher des Öfteren zu noch nachtschlafender Zeit zum Arbeitsamt. Der Bau war dunkel, nur im Keller brannte bereits Licht. Dort wurden Tagelöhnerjobs verdielt. Der Beamte schickte uns meist zu einer Mühle, zum Bahndamm oder zur Post am Bahnhof, wo wir dann Säcke aus den Zügen zerrten. Vor Frauen brüstete ich mich damals gerne damit, alle deutschen Postleitzahlen zu kennen, selbst die von Oldenburg. Eine Masche, die nicht sonderlich verfing. Irgendwann kam eins live. Zugegeben, der Job brachte etwas mehr Geld. Leichter aber war er nicht. Als ich etwa nach einem Besuch der Godfathers beim Sender mit der Band anschließend noch um die Häuser zog, war ich heilfroh, gegen 6 Uhr in der Frühe endlich den Zug nach Hause zu besteigen. Doch ich verpasste meinen Zielbahnhof und erwachte stattdessen frierend in Gütersloh. Meinen Koffer, gestern noch randvoll mit Beats der 90er, Zukunft und Eins Live macht hörig, hätte ich vor Wut am liebsten in den nächsten Bauschuttcontainer geworfen. Das Plärren der Schüler auf dem Bahnsteig war schlimmer als der Krach von Pur. Einer hat die bei uns übrigens tatsächlich mal gespielt. 2 Mal. Das erste und das letzte Mal. Danach habe ich ihn nämlich nie mehr gesehen. Irgendwo hört der Spaß einfach auf. Auch hier. Eins Live 20. 20 Jahre Eins Live. Cheers. I'm losing my edge. I'm losing my edge. The kids are coming up from behind. I'm losing my edge. I'm losing my edge to the kids from France and from London. But I was there. I was there in 1968. I was there at the first Cannes show in Cologne. I'm losing my edge. I'm losing my edge to the kids whose footsteps I hear. When they get on the decks. I'm losing my edge to the internet seekers who can tell me. Tell me every member of every good group from 1962 to 1978. Although I'm losing my edge, I'm losing all the kids to the art school Brooklynites and Berlin and Little Jackets. And borrowed nostalgia for the unremembered 80s. Well, I'm losing my edge. I'm losing my edge. But I was there. footsteps. Every night on the decks. But I was there. I was there in 1974. The first suicide practices in a loft in New York City. I was working on the organ sounds with much patience. I was there. Captain Beefheart started up his first band. I told him, don't do it that way. You'll never make a dime. I was there. I was the first guy playing Daft Punk to the Rock Kids. I played it at CBGB. Everybody thought it was crazy. We all know. I was there. I've never been wrong. I used to work in the record store. Had everything before anyone. I was there. Paradise Garage DJ booth with Larry Levan. I was there in Jamaica during the Great Sound Clash. I woke up naked on the beach in Ibiza in 1988. But I'm losing my urge to better looking people with better ideas and more talent. And we're actually really nice. I was there. Ich war da. Im Verbund mit dem LCD Sound System benennt der Amerikaner James Murphy eine ganze Reihe von Ereignissen aus Teil finsterster Vergangenheit, denen er beigewohnt haben will. Darunter auch ein Konzert der Gruppe Can 1968 in Cologne. Natürlich schwindelt James Murphy hier, aber das darf er auch. Schließlich haben wir den 1. April. Ich übernehme einfach mal, um freilich in aller Bescheidenheit die reine Wahrheit zu sagen. I was there. Als 1 Live am 1. April 1995 auf Sendung ging, war ich 20. Pardon, war ich da. 20 Jahre ist das her. Ich krame in Erinnerungen und stelle fest, einiges ist verschwommen. Womöglich besser so, denn machen wir uns bitte nichts vor. Rundgelaufen ist lange nicht alles. An meine allererste Sendung damals, April 95, Kultkomplex, habe ich gruselige Erinnerungen. Aus einem einfachen Grund. Ich hatte viel zu wenig Musik mit ins Studio gebracht und musste nach gut 2 Stunden auf bereits gespielte Bands ein weiteres Mal zurückgreifen. Elegant geht anders. So sehr ich auch bei anderen Gelegenheiten um die Gruppe Depeche Mode schon mal einen Bogen gemacht habe, in dieser Nacht hat die Band mir neben einigen anderen, um es salopp zu sagen, den Arsch gerettet. 2 Depeche Mode Songs in einer Sendung. Ich wüsste nicht, dass mir das an anderer Stelle noch ein weiteres Mal passiert wäre. Jesus. Live 20, 20 Jahre 1 Live. Für sein Fernsehfeature über diese 20 Jahre kreuzte hier zuletzt der Rockpalast-Autor Manuel Unger auf und sagte: Du hattest doch immer alle Freiheiten, konntest immer machen, was du willst. Halt, halt, halt, sagte ich, immer langsam mit den alten Pferden. Ich kann hier auch nicht 3 Stunden lang Free Jazz brötzen. Brötzen? Fragte Unger. Ja, brötzen, sagte ich. So nennt man das, wenn man die Musik des Free-Jazz-Musikers Peter Brötzmann hört. Was tust du gerade? Ich brötze. Mussten wir Moderatoren für jede Ausgabe des Kultkomplexes Abendsendung selber einen Gast organisieren, der irgendwie etwas mit Musik am Hut hatte. Das war nicht immer leicht und es lief auch nicht immer rund. Da hatte mir ein Freund zum Beispiel gesteckt, im westfälischen Beckum betreibe jemand eine Kneipe, der früher mal als Fahrer für den Schlagersänger Roy Black gearbeitet hätte. Das ließ mich aufhorchen. Ich besuchte also den Kerl in seiner Kneipe, kam nachts dort an, er stellte bereits die Hocker hoch. Dann saßen wir da, bei verschlossener Tür mit 2 oder 3 weiteren Gästen, bestimmt bis 5 Uhr. Der Typ konnte erzählen, das war unfassbar. Und er gab die Zusage, live in die Sendung zu kommen. Als es dann soweit war, sagte er ab. 2 Stunden vorher. Was für eine Pleite. Wir fanden einen neuen Termin. Da kam er dann auch tatsächlich. Doch was ich ihn auch fragte, an jenem Abend antwortete der Mann ein- oder bestenfalls zweisilbig. Nur zum Ende der Sendung hin, immerhin, da sagte er, also der Roy Black, wenn es um Frauen ging, da ließ der nichts anbrennen. Nun ja, auch das kein sonderlicher Erkenntnisgewinn, denn fast hätte man es sich denken können. Du hast mir sehr weh getan. Aber vielleicht habe ich dir auch Anlass dazu gegeben. Ob das Wissen um unsere Fehler genügt, gemeinsam ein neues Leben zu beginnen? Ich will zu dir, zurück zu dir. Du warst immer gut und so lieb zu mir. Thank you. slide and ended up the kind of kid who goes down chutes too narrow, just eking out my measly pipe. But I learned fast how to keep my head up, 'cause I know there is this side of me that wants to grab the yoke from the pilot and just fly the whole mess into the sea. Another slow train to the coast, some brand new glory art from way on high. I sink and then I swim all night. I watch the ice melt on the glass while the eloquent young pilgrims pass and leave behind the trail, imploring us all not to fail. Of course I was raised to gather courage from those lofty tales so tried and true. But if you're able, I'd suggest it, 'cause this modern thought can get the best of you. This rather simple epitaph can save your hide, your fallen mind. Fate isn't what we're up against. There's no design, no flaws to find. There's no design, no flaws to find. But I learned fast how to keep my head up, 'cause I know I got this side of me that wants to grab the yoke from the pilot and just fly the whole mess into the sea. Eins Live 20. 20 Jahre Eins Live. In mancherlei Hinsicht bedeutet das naturgemäß auch ein Kommen und ein Gehen. Wer ging, der ging in aller Regel nie so ganz. Ganz im Gegenteil. Meistens nämlich konnte man sie oder ihn in der Folgezeit nicht nur hören, sondern endlich auch sehen im TV. Du kannst dir heutzutage problemlos einen Fernsehabend mit Protagonisten basteln, die ausnahmslos irgendwann einmal hier hinter dem Mikrofon gestanden haben. Matthias Obtenhövel, Der Bug, Kathi Sali, Jan Böhmermann, Arne Zeigler, Katharin Vogel, Boulevardmagazine mit Kena Amor, neuerdings auch Frau TV mit Sabine Heinrich und vermutlich etliches mehr. Wo wir gerade bei Frauen sind. Stünde statt meiner hier jetzt eine Frau. Sie bekäme das gleiche Geld. Gleiche Arbeit, gleicher Lohn, eins live. Finde ich persönlich gut und richtig. Denn wenn es nicht so wäre, bekäme sie weniger, bekäme ich dann mehr? Ich gestehe, in 20 Jahren Eins Live gab es ehrlich gesagt nur eine Frau, die mir auf die Nerven ging. Eine Künstlerin. Pünktlich um 21 Uhr sollte die Dame als Gast in der Sendung sein und siehe da, sie war pünktlich. Zog allerdings ihr Handy aus der Tasche, verschwand und blieb verschwunden. Ich verließ das Studio bei laufender Musik, rannte die Gänge, die Flure entlang und entdeckte sie dann auch. Sie telefonierte. Would you please, würdest du bitte, meinetwegen auch, würden Sie bitte. Moment, sagte sie und telefonierte ungerührt weiter. Nach weiteren, locker 20 Minuten, endlich erschien sie dann. Ich hatte den Kaffee gerade auf. Ihren Namen musste ich heute googeln. Er hatte sich irgendwie verflüchtigt. Meredith Brooks. I hate the world today. You're so good to me, I know, but I can't change. Tried to tell you, but you look at me like maybe I'm an angel underneath, innocent and sweet. Yesterday I cried. You must have been relieved to see the softer side. I can understand.

1 Live 20. 20 Jahre 1 Live. Die Sache mit Elvis. Wer glaubt, es gebe nur einen, der liegt falsch. Es gibt ganz viele. Elvises, Elvisse, egal, Plural. Irgendwann tauchten hier auf Elvis, der mexikanische Elvis. Dazu der türkische Elvis aus Oberhausen, hauptberuflich Gemüsehändler. Der iranische Elvis aus Dortmund, hauptberuflich inzwischen Arzt. Und schließlich der Siegerland-Elvis aus dem Siegerland, mittlerweile lebhaft in Berlin. So viele Elvisse in einer Sendung. Und dann das. Am selben Tag löste sich die Boyband Take That auf. 1 Live plante natürlich eine Sondersendung zum Thema. Die Elvis-Geschichte sollte lediglich aufgezeichnet und dann eben später gesendet werden. Aufzeichnungen. Nichts hasse ich mehr. Da fehlt der Kick, der Thrill, die mögliche Panne, Improvisation, all das und noch viel mehr. Aufzeichnung, das ist, als würden zwei Menschen, die sich jetzt und hier innig begehren, übereinkommen, dass sie es irgendwann nächste Woche tun. Wir waren damals mit 1 Live noch in der Etage über dem Parfümhaus am Dom. Später zogen wir ja um zum Mediapark und jetzt sind wir hier in der Mörsergasse. Da haben wir vielleicht gestritten, da wackelten die Wände und ich bin mir sicher, die eine oder andere Parfümflasche mag im Zuge dessen aus einem der Regale unten im Laden zu Boden gefallen sein. Letztlich passte dann beides, Take That, ebenso wie die Elvisse live. Von Parfüm freilich verstehe ich nicht sonderlich viel. Als der Helmut Spicker aus meiner Gegend in Westfalen im Sommer 84 vom TuS Aalen als Innenverteidiger zur Hammer Spielvereinigung wechselte, da konnte doch niemand ahnen, dass er, der ehemalige Bergmann, sich mit dem Vertrieb selbst kreierten Parfüms schon bald zum Selfmade-Millionär würde aufschwingen können. Vor wenigen Tagen nun las ich zufällig, seine Villa käme demnächst unter den Hammer. Verkehrswert 2,1 Millionen. So reich, sich das Teil unter den Nagel zu reißen, kannst du hier bei uns nicht werden. Stattdessen glücklich, zumindest dann und wann. Vorausgesetzt, du bist pünktlich. Pünktlichkeit ist beim Radio das A und das O. Und S ist die Spannung. Davon haben wir hier immer noch und immer wieder mehr als genug. 1Live 20. 20 Jahre 1Live. Persönliche Erinnerungen. Mit dem Techno-Produzenten Dominik Eulberg. Einen ganzen Tag lang durch den Westerwald gestiefelt. Dominiks Passion neben der Musik gilt der Ornithologie, der Vogelkunde. Wenn wir Glück haben, hatte er mir am frühen Morgen angekündigt, entdecken wir den Silberreiher. Der, schneeweiß, sieht in der Tat aus wie ein Geschöpf aus dem Paradies. Doch er kam uns nicht zu Gesicht. Stattdessen erblickten wir, als es bereits dunkelte, zwei Kanadagänse. Damals, noch eher selten, stehen die Tiere heute nach allem, was man so hört, in Duisburg etwa, an jeder Straßenecke. Nördlich von Duisburg, gar nicht weit entfernt vom bekanntesten Popdorf Deutschlands, Haldern nämlich, liegt die kleine Ortschaft Meerhoog. Dort treffe ich den jungen Fotografen Gerrit Staschewski, den ich kurz zuvor auf dem Melt-Festival kennengelernt habe. Gerrit fotografiert Musiker, deren Schuhe und alle nur denkbaren Motive rund ums Thema Fußball. Er macht das verdammt gut. Ich will ihn porträtieren und treffe ihn in der örtlichen Frittenschmiede am kleinen Bahnhof von Meerhoog. Eine Frittenschmiede mit großem Aquarium. Wie heißt dieser Fisch hier? Erkundige ich mich bei der rothaarigen Inhaberin. Ein Löwenköpfchen, sagt sie mir. Interessant, denke ich, und erwähne das Tier prompt dann auch in der folgenden Sendung nach Mitternacht. Löwenköpfchen. Gerrit schwört später Stein und Bein, dass am nächsten Tag einige Kunden die Frittenschmiede betreten und zunächst das Aquarium dort begutachtet hätten. Löwenköpfchen hätten sie fachmännisch festgestellt, um dann felsenfest zu behaupten, dieser Fisch hätte es bis ins Nachtprogramm von 1Live gebracht. Selbst wenn das so nur zur einen Hälfte stimmt, bleibt immer noch die andere Hälfte. Menschen also, die zu dieser nachtschlafenden Zeit noch Radio hören. Dankeschön. Never lead them there at all. for the places I have been and the dirt that I've been gathering deep beneath my nails. But now I know what I've been missing, and I'm going home to make it mine. Special kind of sadness. You got that tragic set of charms that only comes from time spent in Los Angeles. Makes me wanna wrap you in my arms. You got that special kind of sadness. You got that tragic set of charms. Eins Live 20. 20 Jahre Eins Live. Darin auch diese kleine Sendung, deren Zustandekommen vor etlichen Jahren einmal mehr aus nichts weiter als einem kleinen Zufall resultierte. Jemand aus der Musikredaktion feierte nach meiner Erinnerung seinen Geburtstag und hatte sich nichts sehnlicher gewünscht als einen Auftritt der Kölner Gruppe Klee. Die kam prompt vorbei. Jemand bat mich, unmittelbar vor dem Auftritt ein paar einleitende Worte zu sprechen, und ich beschrieb dann, wie ich einmal mit der Klee-Sängerin Susie spät nachts noch an einer Hotelbar in Siegen gesessen hatte. Susie hatte den bereits in die Jahre gekommenen Barkeeper urplötzlich gefragt, ob er verheiratet sei. Sie hat ja eine erfrischend forsche Art. Der Mann, so um die 60 Jahre alt, hatte verneint. »Nein, nicht mehr«, hatte er gesagt. »Oh«, hatte Susi gefragt, »ist Ihre Frau verstorben?« »Nein«, sagte der Mann, »wir haben uns vor wenigen Wochen scheiden lassen.« »Oh«, sagte Susi nun und fragte weiter, »waren Sie lange verheiratet?« »Nein«, sagte der Mann, »die Heirat liegt erst ein Jahr zurück.« Der Barkeeper und Susi. Nachdem ich das berichtet hatte, meinte jemand, solch eigenartige Geschichten könnte ich ja von nun an eigentlich jede Woche erzählen. Und so geschah es dann ja auch. Eins Live 20. 20 Jahre Eins Live. Was ich hier in diesem Laden persönlich schätze, das ist zum Beispiel der kreative Umgang mit Sprache, Wortneuschöpfungen. Nehmen wir nur den Begriff Rudel gucken, kennt inzwischen fast jeder. Oder Stauschau. Und auch Sektor als Synonym für Sendegebiet. Zu solchen Erfindungen hat's bei mir selber nie gereicht. Einige allerdings fanden es befremdlich, dass ich du sage und nicht immer zu ihr. Oder aber eben du und ihr. Aber dazu stehe ich. Es ist ja keine wie auch immer geartete Masche. Es ist allein der Tatsache geschuldet, dass manche Leute durchaus auch alleine Radio hören. Und ich spüre das Fieber der Nacht, so wie du. Du also. Und ihr. In diesem Sinne, du und du und du und ihr. Gute Nacht und besten Dank für deine, eure Aufmerksamkeit. Spiel mit neuen Regeln. Ich seh dich an und kenn dich nicht. Du siehst mich an und kennst mich nicht. Und wenn ich dich zwei fragen würde, wer das, woran glaubst du und wofür lebst du? Und wenn du mich zwei fragen würdest, wer das, woran denkst du und wohin gehst du? Fragen würdest, wer das